الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا معطي لما مانع ولا مانع لما أعطى. وأما بعد، أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه لما سأله فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. Liebe Brüder, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Er erschafft und formt zurecht. Er bestimmt und leitet recht. Und ich bezeuge, dass keiner das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah, dem Einzigen, ohne Partner. Niemanden wird gegeben, dem es verwehrt wurde, und niemanden wird es verwehrt, dem es gegeben wurde. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Allah Segen auf ihm, seine Familie und seinen Gefährten insgesamt. O ihr Menschen, fürchtet Allah, den Erhabenen, fürchtet Allah ihm gebührende Furcht und sterbt nur als Muslime und haltet allesamt am Seile Allahs fest. O Diener Allahs, Allah makellos ist er, sagt er, diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah, und dann darauf beharren, zu ihnen kommen die Engel herab, auf dass sie sich nicht fürchten und traurig sind, und gebt ihnen die frohe Botschaft des Paradieses, welches ihnen versprochen wurde. Wir sind ihre Beschützer im Diesseits und im Jenseits, und euch wird darin gegeben, was ihr begehrt, und euch ist darum, worum ihr gebeten habt. Eine Herberge vom Allverzeiher, vom Allbarmherzigen. Und Allah, der Majestätische und Hohe, sagt, diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah, und dann darauf beharren, jene sind es, die sich nicht fürchten und die nicht traurig sind. Jene sind die Paradiesbewohner. Ewig werden sie darin verweilen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Sufyan, Sohn von Abdullah al-Thaqafi, möge Allah mit ihm zufrieden sein, als er ihn fragte: O Gesandter Allah, sag mir im Islam etwas, was sich bisher noch keiner gefragt hat. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Sag, ich glaube an Allah, dann beharre drauf. Dieses Beharren drauf nennt sich im Arabischen Al-Istiqama. Al-Istiqama ist die Geradlinigkeit, die Rechtschaffenheit, das Gleichgewicht zu halten zwischen Verschwendung und Unzulässigkeit, Dürftigkeit, und zwischen Übertreibung und Untertreibung, dass wir in der Mitte bleiben, bedeutet dieses Al-Istiqama. Warum? Weil der Satan, Allahs Fluch sei auf ihm, wenn er von einem Diener sieht, und dies kommt in einer Erzählung von den Sahaba, dass der Satan das Herz des Menschen riecht, beziehungsweise betrachtet. Wenn er einen Wunsch zum Guten findet, so lockt er ihn mit Übertreibung und Extremismus in dieser Sache, bis er den geraden Weg verlässt. Ja, zum Beispiel, du sagst, Dhikr ist gut, ja, wenn wir viel Dhikr machen, wenn wir Allah erwähnen, ist gut. Dann lockt dich der Shaitan mit dieser Angelegenheit, indem du übertreibst und sagst dann, nach jedem Gebet müssen wir tausendmal Subhanallah sagen, tausendmal Alhamdulillah, tausendmal. Du übertreibst in dieser Sache. Und wenn der Shaitan ein Wunsch findet, eine Begierde findet, oder ein Verlangen zu einer Sünde findet, so lockt er dich mit Erlaubmachung. Ja, mit Neigung oder mit Vereinfachung, indem du sagst, ja, so ist es nicht halal, so ist es nicht haram. Wenn ich das mache, ist es nicht unbedingt haram, oder wenn ich das so mache, ist ja, diese Angelegenheit, wenn du eine Sünde begehrst, wenn du etwas sagst, sagst du, ja, bei mir zählt das nicht. Bei mir ist das nicht so. So wird man, es ist nicht wirklich haram, es ist nur makruh. Er versucht abzuweichen in diesen Angelegenheiten. Und Er bezweckt damit, den Menschen vom geraden Weg abzubringen. Das ist sein Ziel. Dass er den Menschen vom Gleichgewicht, vom geraden Weg abbringen will. Allah, der Erhabene, sagt zu seinem Propheten, beharre auf dem Weg, wie dir anbefohlen würde, und so auch diejenigen, die mit dir um Vergebung bitten, und übertreib nicht. Und übertreib nicht bedeutet hier, übertreib nicht auf dem geraden Weg, auf das ihr in Übertreibung landet. Und auf das ihr in Übertreibung landet. Ihr sollt nicht Übertreibung auf dem geraden Weg. Bleibt so auf dem geraden Weg. Und ebenso befiehlt der Erhabene uns, auf dem geraden Weg mit Vergebung zu schmücken. So sagt der Majestätische und der Hohe, beharrt auf dem geraden Weg zu ihm und bittet ihn um Vergebung. Warum? Weil der Mensch Fehler macht. Keiner schafft es, auf dem geraden Weg zu bleiben, außer durch den Erfolg von Allah subhanahu wa ta'ala. Doch er, der Mensch, ist hochmütig, um Vergebung zu bitten. Wobei Allah sagt, beharrt auf dem geraden Weg zu ihm und bittet ihn um Vergebung. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, bleibt immer auf dem rechten Weg, strebt ihn immer an und wisst, dass das Gebet das Beste eurer Taten ist. Und nur der Gläubige bewahrt die Gebetswaschung. Nochmal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, bleibt immer auf dem rechten Weg, strebt ihn immer an und wisst, dass das Gebet das Beste eurer Taten ist und nur der Gläubige bewahrt die Gebetsbewaschung. So sollte man seine Religion bewahren, dessen Grundsäule das Gebet ist. Und wer es bewahrt, also das Gebet bewahrt, der hat seine Religion bewahrt. Und wer das Gebet bewahrt, hat seine Religion bewahrt. Und wer es vernachlässigt, so hat er seine Religion vernachlässigt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, verrichte das Gebet, denn das Gebet hält dich von Schändlichkeiten und Schlechten fern. Und das Gedanken Allahs ist besser. Wer also sein Gebet, seine fünf täglichen Gebete bewahrt, der hat seine restliche Religion damit bewahrt. Wer es vernachlässigt, der vernachlässigt seine Religion und das Gebet. Wisset, das Gebet ist die Grundsäule des Islam. Das Gebet ist das Wichtigste. Ohne das Gebet steht der Islam nicht. Es ist die Grundsäule der Grundsäulen. Ja, wenn wir ein Haus haben, haben wir Grundsäulen, Grundfundamente. Wir haben verschiedene Säulen. Aber das Gebet ist die Hauptsäule. Wenn diese nicht steht, steht das komplette Haus nicht. Steht dein kompletter Islam nicht. Steht dein Iman nicht. Du kannst gar nicht darauf aufbauen. Deswegen haltet an euren Gebeten fest. Und jeder Muslim muss sein Gebet bewahren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und diejenigen, die ihre Gebete bewahren, jene sind im großzügigen Paradiesgarten. Bewahrt eure Gebete, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, bewahrt eure Gebete, besonders das mittlere Gebet. Und steht zu Allah demütig. Und Al-Istiqama bedeutet auch, immer und ständig gehorsam zu sein zu Allah subhanahu wa ta'ala. Der Diener soll nicht einmal gehorchen und anderes Mal nicht. Doch soll er bis zu seinem Tode, bis der Todesengel kommt, geradlinig bleiben. Er soll immer den Weg der Mitte bleiben. Er soll nicht rechts und links abweichen. Und man kann nur auf dem geraden Weg bleiben, wenn man in der Mitte bleibt. Zwischen Übertreibung und Untertreibung. Übertreibung bringt den Diener vom geraden Weg ab. Und dazu den Gehorsam zu Allah subhanahu wa ta'ala gehorsam zu sein, satt zu haben. Den Gehorsam zu Allah subhanahu wa ta'ala satt zu haben. Das heißt, er übertreibt, er fängt an mit einer Angelegenheit am Anfang und steigert sich richtig rein. Er übertreibt in diese Sache. Ja, zum Beispiel will einer anfangen, Qiyamul Layl zu beten, in der Nacht zu beten. Und er sagt, ich fange an, später 11 Rekka, mashallah, 20 Rekka, 50 Rekka, in der ersten Nacht, zweite Nacht, dritte Nacht, ich hörte schon wieder auf. Das heißt, er hat dann satt diese Sache. Anstatt er anfängt mit 2 Rekka, dann macht er einen Monat, zwei Monate, drei Monate und dann macht er 4 Raka und steigert sich langsam. Das ist Geradlinigkeit, dass du langsam machst, dass du nicht übertreibst, besonders am Anfang nicht, dass du immer die Mitte wählst. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr sollt von den Taten tun, ja, die euch liegen, die ihr könnt, die ihr schafft. Ihr sollt von den Taten tun, ja, die euch liegen, die ihr machen könnt, übertreibt nicht. Wahrlich, Allah hat es nicht satt, bis ihr es satt habt. Ja? Wahrlich, Allah hat es nicht satt, bis ihr es satt habt. Das heißt, deine Belohnung wird so lange geschrieben, solange du es machst. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dich nicht satt. Allah subhanahu wa ta'ala hat dich nicht satt, solange du seine Anbetung nicht satt hast, solange du sein Gehorsam nicht satt hast. Aber wenn du ihn satt hast, so lässt er dich. So bekommst du keine Belohnung. Und so bist du nicht von jenen, die im Paradiesgarten sind, die auf dem geraden Weg beharren. Und er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, die meistgeliebte Tat bei Allah ist die beständige, auch wenn sie noch so klein ist. Die meistgeliebte Tat bei Allah ist die beständige, die man immer tut, die man ständig tut, die man jeden Tag tut, jede Woche tut, auch wenn sie klein ist. Ja? Deswegen haben wir gesagt, besser ist es für dich, wenn du mit zwei Rekka anfängst, zum Beispiel Qiyamul Layl oder Salat al-Duha, das Vormittagsgebet, oder Montag und Donnerstag zu fasten. Sagst du, ich faste erstmal nur montags. Ja? Wenn ich das hinkriege, mache ich noch donnerstags. Wenn ich das hinkriege, mache ich das. Wenn ich das hinkriege, Stück für Stück. Wir machen Step by Step. So baut man sich seine Religion auf und so kriegt man auch die Standfestigkeit und die Geradlinigkeit in der Religion. So ist der Muslim beständig im Gehorsam zu seinem Herrn, mittelmäßig, ohne sich selbst zu erschweren und zu übertreiben und zu untertreiben und es zu vernachlässigen. Er bleibt immer in der Mitte und wenn er so bleibt, wird ihm Al-Istiqama, die Geradlinigkeit, einfach gemacht. Es kamen einst drei junge Männer zum Hause des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und wir kennen alle diese Sache. Sie fragten nach den Taten des Gesandten Allahs. Sie fragten die Frauen, sie fragten die Frauen vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, weil der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, war nicht zu Hause. Und als die Frauen die Taten vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ihm offenbarten, sie sagten, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, tut dies und das und jenes und das. Die Jugendlichen waren so, als ob sie den Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hassten, dass er so viel tat. Der Prophet wurde seine Sünden vorher und nachher vergeben und der macht so viel und wir machen gar nichts. So sagte der eine von ihnen, was mich angeht, ich werde beten und nicht schlafen. So sagte der andere, was mich angeht, ich werde fasten und nicht essen. Und der dritte sagte, was mich angeht, ich werde nicht heiraten. Was haben sie getan? Sie haben übertrieben in ihrer Religion. Aus Iman, sie wollten auch so wie der Prophet sein. Sie sagt, wenn der Prophet, der keine Sünden hat, so viel macht, müssen wir mehr machen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns gibt. Und als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nach Hause kam und ihm berichtet wurde, was diese Leute gesagt haben, so ging er raus. Er war erzürnt, er war sauer in dieser Sache. Er ging raus und sprach zu den Leuten und sagte, zur Angelegenheit jener, die dies und jene sagten, ja, zu den drei, die dies gesagt hatten, was mich angeht, ich bete und schlafe. Allah. Ich faste und esse und ich heirate. Das ist der gerade Weg. Ich übertreibe nicht. Ja? Was mich angeht, ich bete und schlafe. Ich faste und esse und ich heirate. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter, und wer sich von meiner Sunna entfernt, ist nicht von mir. Und wer sich von meiner Sunna entfernt, ist nicht von mir. Und ist nicht von mir, ist hier gemeint, ist nicht auf dem geraden Weg. Er ist nicht auf dem geraden Weg. Das soll bedeuten, dass man sich weder erschweren noch vernachlässigen soll, sondern immer den mittleren Weg nehmen soll. Und Allah sagt, und von den Menschen gibt es jene, die sagen, wir glauben an Allah und an den jüngsten Tag, doch sind sie keine Gläubigen. Wie das? Also sie beharren nicht auf die Aussage, sie sind nicht beständig darauf, sie sagen es einmal und halten es nicht. Sie sagen, ja, ich glaube an Allah an den jüngsten Tag, aber sie sind nicht beständig. Sie beharren nicht darauf, sie vernachlässigen ihre Religion. Und doch sind sie keine Gläubige. Sie möchten Allah und diejenigen, die glauben, betrügen, aber sie betrügen nur sich selbst, ohne es zu merken. Und von den Menschen gibt es manche, die sagen, wir glauben an Allah. Und dann gesellen sie ihm etwas bei, rufen zu anderen außer Allah, schlachten für andere außer Allah, schwören bei anderen außer Allah, bei den Awliya, bei den Rechtschaffen, bei den Grabstätten. Sie beharren nicht auf Tawhid, so verlieren sie die Religion, sie verlieren ihren Glauben, weil sie sagen, amanna billah, sie sagen, wir glauben an Allah, wir glauben an den jüngsten Tag, wir glauben an den Gesandten, wir glauben daran und dann machen sie Schirk. Die sagen, ja, wir rufen den an, wir rufen den an, wir schlachten für den, wir machen für den, wir gehen an die Grabstätte und beten dort. Sie verlassen den Tawhid, sie sind nicht beständig darauf, sie haben nicht diese Geradlinigkeit in ihrem Glauben. Ja, sie übertreiben oder untertreiben. Und deswegen bleibt ihnen keine Religion, möge Allah subhanahu wa ta'ala vor Schirk bewahren. Und von den Menschen gibt es manche, die sagen, wir glauben an Allah und sie begehen keinen Schirk. Ja, aber sie vernachlässigen die Ibadah, die Anbetung, sie vernachlässigen die Pflichten der Religion, wie zum Beispiel das Gebet. Sie beten einfach nicht und vermehren die Sünden. Und dies ist nicht der gerade Weg. Dies ist nicht die Geradlinigkeit, die Richtigkeit, die Aufrichtigkeit. Dies ist nicht Al-Istiqama. Ja? Wenn du sagst, ja, ich glaube an Allah, ich glaube daran, aber mit Gebet und so habe ich das nicht am Hut. Ich Kopftuch und so trage ich nicht gerne. Oder andere Angelegenheiten. Ich mache meine Pflichten, aber ist vielleicht nicht so Pflicht oder ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Das ist nicht Geradlinigkeit. Das ist Untertreibung in der Religion. Das ist Vernachlässigung in der Religion. Und das ist auch nicht Al-Istiqama. Allah, der Majestätische, der Hohe, hat uns so Pflicht gemacht, die Al-Fatiha in jeder Rekka zu lesen. Und am Ende heißt es, leite uns den geraden Weg, den Weg derjenigen, den du deine Gunst erwiesen hast und nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben und nicht der Irregehenden. Den Weg derjenigen, den du deine Gunst erwiesen hast. Und diese sind die Leute des geraden Weges, die die Gunst von Allah haben. Und die Leute der Worte und der Taten. Wenn sie etwas sagen, dann tun sie es auch. Ja? Denn er hat seine, denen hat er seine Gunst erwiesen, die nicht nur sagen, sondern auch tun und immer auf dem geraden Weg bleiben. Sie übertreiben nicht und sie untertreiben nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat über jene gesagt, über diese Leute, die auf dem geraden Weg bleiben, denen er seine Gunst gegeben hat, er sagt, wer Allah und seinem Gesandten gehorcht, wer Allah und seinem Gesandten gehorcht, auf dem geraden Weg bleibt, der ist mit jenen, die Allah seine Gunst erwiesen hat, der ist mit jenen, die Allah seine Gunst erwiesen hat, von wem? Von den Propheten, den Aufrichten, den Siddiq, den Märtyrern und den Rechtschaffenen. Was für eine gute Freundschaft, was für eine gute Kameradschaft ist das? Das heißt, wenn du auf dem geraden Weg bist, wenn du den geraden Weg einhältst, wenn du nicht übertreibst, wenn du nicht untertreibst, und dann gibt dir Allah subhanahu wa ta'ala seine Gunst. Und eine seiner Gunst ist, dass du mit den Propheten bist, mit den Siddiqin bist, mit den Rechtschaffenen, mit den Aufrichtigen bist, mit den Märtyrern bist. Nur, weil du den geraden Weg nicht verlässt, du beharrst darauf. So such Zuflucht bei Allah vor der Übertreibung. Was der Weg der Christen ist, den Irregehenden. Ja? Und such Zuflucht bei Allah vor Abweichung und Vernachlässigung. Was der Weg der Juden ist, diejenigen, die den Zorn Allahs erregt haben. Die Taten gelassen haben, zu ihrem Wissen, obwohl sie Wissen darüber hatten. Sie haben einfach aufgehört, gute Taten zu verrichten und vernachlässigten ihre Religion. Und alle beiden sagen, was? Wir glauben an Allah. Sie sagen, wir glauben an Allah. Oder wie jene, die im Islam sind, aber Erneuerungen und Schlechtes tun. Wobei der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam doch sagte, wer in diese unsere Angelegenheit etwas Neues bringt, was nicht von ihr ist, so ist sie abzulehnen. Sie ist abzulehnen. Allah nimmt sie nicht an. Doch sie machen Erneuerungen, anstatt die Sunna zu praktizieren. Sie denken es besser zu wissen, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Und die machen sie im Irrtum. Und dies ist der Weg der Christen. So ist jeder Erneuerer, der etwas Neues bringt in die Religion, ja, auf dem Weg der Christen. Und jeder Abweicher vom geraden Weg, jeder, der seine Religion vernachlässigt, ist auf dem Weg der Juden. Und jeder, der sich auf dem geraden Weg festhält, ist auf dem Weg derjenigen, den Allah seine Gunst erwiesen hat. Und denkt drüber nach, liebe Geschwister. Ihr sprecht die Verse, ja? Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim wa lad-dallin. Ihr sprecht sie in jedem Gebet. Ihr sprecht sie in jedem Gebet. Ja? Und ihr habt eventuell auch die Übersetzung dazu gelesen. Albanisch, Deutsch, Türkisch, sonst irgendwas. Aber habt ihr mal drüber nachgedacht, was es bedeutet? Habt ihr drüber nachgedacht, was diese Verse bedeuten? Und jeder Muslim muss sich die Bedeutung dieser Verse vor Augen halten, darauf beharren und damit fortfahren. Hört, was die Belohnung jener ist, die auf dem geraden Weg beharren. Ja? Allah sagt, und auf sie kommen die Engel herab. Tatanazzalu alayhimul malaika. Auf sie kommen die Engel herab. Engel der Barmherzigkeit während dem Tod, während du am Sterben bist. Denn der Mensch, wenn er im Sterben liegt, was passiert? Er kriegt Angst, weil er kriegt die Gewissheit vom Jenseits. Er sieht das Jenseits, ihm wird das Jenseits offenbart. Er weiß jetzt ist es zu spät. Jetzt kriegt er Angst, weil er weiß, es gibt kein Zurück mehr. Jetzt kriegt er Angst. Aber wenn du auf dem geraden Weg bist, dann kommen die Engel der Barmherzigkeit herab. Und sie beruhigen dich und sie geben dir frohe Botschaft. Auf sie kommen die Engel herab, auf dass sie sich nicht fürchten, vor dem, was ihnen noch bevorsteht. Und nicht traurig werden, was sie hinterlassen haben im Diesseits. Und gebt ihnen die frohe Botschaft des Paradieses. Das heißt, ihr bekommt die frohe Botschaft schon während dem Tode, wenn ihr auf dem geraden Weg seid. Wenn die Engel herabkommen, euch beruhigen, euch sagen, habt keine Angst, seid nicht traurig. Und hier ist die frohe Botschaft vom Paradies. Und gebt ihnen die frohe Botschaft des Paradieses, dass ihr anstrebtet. Wir sind eure Schutzherren. Das heißt, wir beschützen euch im Diesseits und im Jenseits. Die Engel des Allerbarmers sind mit euch. Wir sind eure Schutzherren im Diesseits und im Jenseits. Und euch ist in ihr, das heißt im Jenseits, was ihr begehrt und was ihr darin wollt. Das heißt, was ihr davon fordert. Eine Herberge. Vom Verzeihenden vergeben. Eine Herberge bedeutet eine Gastfreundschaft von Allah. eine Gastfreundschaft. Das heißt, du hast eine Gastfreundschaft im Paradies von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Belohnung jener, die auf dem geraden Werk beharren und sich nicht abbringen lassen. Doch gibt es von Menschen jene, die sagen, wir glauben an Allah und er gesellt Allah nichts bei, doch er fällt in Ungehorsam und Sünden. Er untertreibt in der Religion, er macht es sich zu einfach, zu leicht und somit bleibt ihm keine Religion. Der Muslim nimmt die Angelegenheit des Ungehorsams und der Sünden nicht auf die leichte Schulter. Vielmehr entfernt er sich von ihnen und nimmt sich in Acht davor. Das ist der gerade Weg. Wer den geraden Weg will, dem soll Allah subhanahu wa ta'ala den geraden Weg geben. Möge Allah uns und euch zum geraden Weg führen und zu rechtschaffenen Taten und Worten. Aqulu qawli hadha astaghfiru wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. الحمد لله على فضله الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أو يا Menschen, wisst, dass die gewaltigsten Hindernisse, die euch vom geraden Weg abhalten, die Fittern sind, die Versuchungen, überall zu sehen, die Fittern, die euch vom geraden Weg abhalten, zurückhalten und dich in den Irrtum reinfallen lassen. Von ihnen gibt es heutzutage sehr viele. Es gibt viele Aufrufe zu diesen Irrtümern, zu diesen Finsternissen. Sie lenken dich vom geraden Weg ab und rufen dich auf verschiedene Weisen. Ja, zum Beispiel, sie rufen dich mit Twitter, sie nennen es Twitchern, oder mit Facebook, eines der größten Versuchungen heutzutage im Internet. Auch bekannt unter Fitnabook, weil so viel Fitna in dieser Sache steckt. Oder ähnliche Sachen, die dazu dienen, Leute miteinander zu verbinden. Diese füllen die Häuser und viele sind schon vom geraden Weg abgekommen, wegen diesen grausamen Möglichkeiten. Nehmt euch in Acht, o Diener Allah. Seid vorsichtig und geht nicht auf diese Seiten. Lasst diese Versuchung nicht in euer Haus. Lasst sie nicht mit euren Kindern oder euren Frauen. Denn sie halten euch vom geraden Weg ab, von der Religion Allahs. Und stürzen euch in Irrtum und Abweichung. Wie viele sind schon deswegen in die Irre gegangen und vom geraden Weg abgekommen? Alleine wegen diesen Veränderungen, alleine wegen diesen Webseiten, alleine wegen diesen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, haben sich Charakterzüge verändert, haben sich ihre Art und Weise verändert. Und dies macht sich durch ihr Verhalten und durch ihre Worte und Taten bemerkbar. Sie sind ständig damit verbunden, Tag und Nacht. Ihre Augen sind nur noch auf diesen grausamen Geräten. Was ist passiert? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was geht als nächstes? So geht es die ganze Zeit, bis sich ihre Welt nur noch darum dreht. Bis sie süchtig und versessen danach sind. Und Leute mit Erfahrung berichten, wer auch immer da reinfällt, wird süchtig und er ist ungeduldig und das ist etwas Sichtliches. Ständig siehst du ihre Augen auf diesen Geräten, Handys, PCs, Tablets und so weiter. Das geht so weit, dass sie nicht einmal mit denjenigen, der neben ihm ist, sprechen oder mit ihren Kindern oder mit ihren Ehegatten oder mit ihren Familien zu Hause. Sie sind ständig auf diesen Webseiten. Sie sind süchtig danach geworden. Bei manchen ist es sogar so schlimm, dass sie sogar nicht beten. Sie vernachlässigen das Gebet aus Angst, etwas verpasst zu haben, was der und der geschrieben hat, was der und der gemacht hat. Manche, sie versuchen sogar nicht zu schlafen, aus Angst, etwas zu verpassen. Ich könnte doch etwas verpassen, was der und der schreibt. Ich könnte doch jetzt das nicht gelesen haben und ich könnte nicht meinen Kommentar dazu geben. Und das ist eine sehr, sehr schlimme Sache. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor dieser Sache bewahren. O Diener Allahs, fürchtet Allah. Bewahrt eure Religion vor diesen Ablenkungen, vor diesen Versuchungen, vor diesen Schlechtigkeiten. Und wisst, dass das beste Wort Allahs Wort ist und die beste Führung die Führung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Die schlechtesten Angelegenheiten die Neuerungen sind und dass jede Neuerung eine Bid'ah ist und dass jede Bid'ah ein Irrtum ist. Und haltet euch an der Gemeinschaft fest, denn Allah ist mit der Gemeinschaft. Und wer abweicht, der weicht ins Feuer ab, möge Allah uns bewahren. O Allah, erhöhe den Islam und die Muslime und erniedrige den Schirk und die Mushrikin. Vernichte die Feinde der Religion. O Allah, bewahre die Muslime vor jedem Übel der Tarut. O Allah, mach alle islamischen Länder sicher und bewahre sie vor jedem Übel. O Allah, bewahre den Islam und die Muslime vor jedem Übel und Versuchung, besonders in den Ländern der Nicht-Muslime. O Allah, sei barmherzig zu unseren Verstorbenen und zu den Verstorbenen der Muslime. O Allah, vergib uns unsere Sünden. Wandle unsere schlechten Taten in Gute und mach uns von den Frommen. Unser Herr, nimm von uns an. Wahrlich, du bist der Allhörende, der Allwissende. Erwähnt Allah, auf dass er euch erwähnt. Dankt ihm für seine Gaben, auf dass er sie euch mehrt. Und das Gedenken Allahs ist besser. Und Allah weiß, was ihr tut. Wa aqimussalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden